Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Es ist Donnerstag, 29. Juni 2017, Tag X, der Tag der versuchten Räumung des Kiezladens und sozialen Zentrums in der Friedelstraße 54 in Berlin-Neukölln. Im Folgenden hört ihr den zweiten aktualisierten Bericht von 7 Uhr des A-Radios Berlin inklusive einer aktuellen Einschätzung des Anwalts des Projekts. Ungefähr 200 Menschen versammelten sich während der Abendstunden und der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2017 vor der Friedelstraße 54 in Berlin-Neukölln, deren Kiezladen heute geräumt werden soll. Die ursprünglich angemeldete Kundgebung vor dem Haus konnte von 23.30 Uhr Mittwochabend bis 4 Uhr heute Morgen verlängert werden. Auch das Wetter bescherte den auf der Straße und im Hof schlafenden Menschen eine angenehme Überraschung. Für die Wachgebliebenen sorgte Geigerzähler für musikalische Untermalung. Gegen 4.10 Uhr näherten sich die ersten behellten Cops der Friedel. Inzwischen befinden sich ungefähr 50 Polizisten vor der Friedel. Der Zugang zur Weserstraße als auch zur Lenaustraße wurde abgeriegelt. Vor allem vor dem Haus gibt es eine große Sitzblockade mit ungefähr 200 Menschen. Eine erste Festnahme gab es leider auch schon. Die Stimmung vor dem Kiezladen ist sehr aufgeladen und wütend, aber gerade ruhig. Wie wir erfahren haben, sind die Berliner Partybullen vor Ort, die zuletzt Hamburg verlassen mussten. Doch wie aus dem Haus zu hören ist, sind das keine netten, witzigen Leute, sondern echte Pissbullen, was sie durch das öffentliche Urinieren ja sicher unter Beweis gestellt haben. Ein beliebter Spruch bei der Blockade vor der Friedel: Ich bin nichts, ich kann nichts, gib mir einen Bademantel. Mittlerweile ist klar, dass neben den ca. 300 Personen direkt vor dem Eingang der Friedel auch ca. weitere 100 Menschen im Haus und im Hof sind. Und darunter auch manche, die sich angekettet haben und einbetoniert sind und daher nicht so ohne weiteres werden geräumt werden können. Zurzeit wird noch kein Versuch gemacht, die große Blockade vor dem Eingang aufzulösen. Es sind auch noch nicht sehr viele Einsatzkräfte sichtbar vor dem Haus aufgetreten, auch wenn sich das gerade etwas zu ändern scheint. Wir haben mit Lukas Theune, dem Anwalt des Projekts, gesprochen, der eine kurze Einschätzung zur Lage und zur Situation um die Gerichtsvollzieherin abgibt. Ja, guten Morgen, es ist jetzt 6.20 Uhr. Es befinden sich jetzt momentan so ca. 200 Aktivistinnen rund um das Haus Friedelstraße 54. Sind Polizeibeamte vielleicht so 30, 40, würde ich sagen, vor Ort, machen so halbherzige Absperrungen. Und ansonsten ist die Stimmung hier gut. Es gibt Kaffee, es gibt Brötchen, alle sind versorgt, haben gute Laune und wirken ganz optimistisch. Was denkst du, was für die nächste Zeit zu erwarten ist? Na, die Gerichtsvollzieherin hat sich ja für 9 Uhr angekündigt. Wir müssen jetzt einfach abwarten, ob sie früher kommen wird, was in der Vergangenheit ja schon mal passiert ist, oder ob sie das tatsächlich macht, dass sie um 9 Uhr kommt und dann vor Ort mit der Einsatzleitung entscheidet, gegebenenfalls, ob die Räumung überhaupt durchgeführt wird, ob sie heute durchgeführt wird und wenn sie die durchführen wollen, welchen Weg sie dann nehmen, ob sie gegebenenfalls wieder über Hinterhöfe gehen, wie sie das in der Lausitzer Straße schon mal gemacht haben, oder ob sie doch einfach den klassischen Weg vorne machen und diese Sitzblockade irgendwie vorher räumen. Das ist abzuwarten, aber es könnte auch sein, dass die Gerichtsvollzieherin sagt, angesichts der Menge an Leute und der Entschlossenheit, dass es unverhältnismäßig ist heute und sie für heute dann keine Räumung durchführen. Okay, vielen Dank.